Kundgabe 2272. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.03.1942. Widerlegen gegnerischer Ansichten. Lehrende Tätigkeit auf Erden. Jede gegnerische Ansicht regt zum Nachdenken an und kann daher einem ernstlich Forschenden zum Vorteil gereichen. Denn erst das Nachdenken schafft geistiges Eigentum, indem nun erst ein gedankliches Ergebnis haften bleibt und der Mensch, so er einmal Stellung dazu genommen hat, nun auch darüber reden kann. Geistiges Eigentum kann man erst das nennen, was so tief eingedrungen ist, dass es aus dem Gedächtnis nicht beliebig ausgeschaltet werden kann und was dem Menschen annehmbar und voll verständlich ist. Es ist dies Geistesgut, das unvergänglich ist, das aber auch wieder ausgeteilt werden kann, ohne verringert zu werden. Und es wird das Austeilen solchen Gutes mit voller Überzeugung geschehen, denn was dem Menschen selbstverständlich und annehmbar erscheint, das will er verständlicherweise auch weitergeben denen, die noch unberührt sind davon. Und es ist dies ein segensvolles Vorhaben, das immer die Gnade Gottes zur Folge haben wird. Lehrende Kräfte auf Erden gibt es nur wenige. Diese aber müssen selbst glauben können, was sie reden. Und wo der Glaube noch nicht ganz stark ist, muss der Mensch zum starken Glauben geführt werden. Und daher werden ihm oft Widerstände in den Weg gelegt in Form von Widersprüchen, die der Mensch zu widerlegen sucht und er dadurch erstarkt in seinen Ansichten. Dass er sich in der Wahrheit befindet, wird ihm zwar oft abgestritten werden. Es wird aber der Mensch selbst erkennen, wenn sein Denken noch falsche Wege geht. Gott leitet die Wahrheit zur Erde zu dem Zweck, dass sie weitergegeben werde. Und zwar unverfälscht so, wie Gott selbst den Menschen belehrt hat. Verschiedene Ansichten lassen darauf schließen, dass nicht alle Menschen in der Wahrheit stehen. Und es ist Letzteres wieder davon abhängig, wie weit die Menschen nach Gott Verlangen tragen. Denn diese allein sind im Besitz der Wahrheit. Doch der Austausch der verschiedenen Ansichten ist deshalb von Vorteil, weil sich die Menschen entäußern und nun ein klares Bild bekommen können, das ihnen Aufschluss gibt über Wahrheit und Unwahrheit. Und so der Mensch rechtlich denkend ist, wird er auch das rechte Empfinden haben über den Wert der strittigen Ansicht und nun je nach Wichtigkeit ihren Inhalt vertreten den Mitmenschen gegenüber und also tätig sein im Verbreiten der Wahrheit und im Kampf gegen die Lüge. Amen.